Hören und Schreiben. Sie hören eine telefonische Mitteilung. Informieren Sie Ihre Kollegin. Notieren Sie die Informationen auf dem Antwortbogen. Sie hören die Mitteilung einmal. Guten Tag, Häkeler mein Name. Es geht um die Lieferung, die Sie letzte Woche an uns, also Kaffee Goldstube, geschickt haben. Wir hatten wie jeden Monat 20 Kilo von dem brasilianischen Espresso Brasil Santos bestellt. Es kamen aber 20 Pakete je 250 Gramm. Das ist richtig ärgerlich, weil unser Vorrat jetzt schon zur Neige geht. Liefern Sie bitte so schnell wie möglich den Rest nach. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass es Versäumnisse oder Fehllieferungen Ihrerseits gab. Langsam erwarte ich eine Entschädigung, weil das für uns ja auch erhebliche Einbußen bedeutet. Dazu können Sie mich gerne auch anrufen. Mein Name ist Häkeler. H-E-C-K-E-L-E-R. Und meine Nummer 0163 250 12 67. Ach so, ab Oktober haben wir einen neuen Standort. Die genauen Daten schicke ich Ihnen noch. Ende des Tests Hören und Schreiben.